her von unserer kleinen Stadt, die ihresgleichen auf der ganzen Welt nicht hat. Hier sahen Füchse sich aus Ost und West, jut Nacht. So jedet, wenn man Weltgeschichte macht. Am grünen Strand der Spree, da jildet schöne Wort. Unmögliches erledigen wir sofort. Wunder. Ich sage immer, die müssen es ja wissen. Wenn alle drin, frag ich eiskalt, was ist denn? Mir können sie kein Bonbon in Hemde kleben. Mal auf, mal ab, so geht's im Leben eben. Am grünen Strand der Spree, da hielt das schöne Wort. Unmögliches erledigen wir sofort. Wunder, Wunder, Wunder dauern etwas länger. Wunder dauern etwas länger. Ich liebe dir, Berlin, ich weiß nicht warum. Sind hier die Leute wirklich ein bisschen weniger dumm? Schön bist du nicht, Berlin, bist eher poetisch. Witz hast du und ein Herz, och, ich wär poetisch. Am grünen Strand der Spree, da hielt das schöne Wort. Unmöglich erledigen wir sofort. Worauf du da verlassen kann. Wunder, Wunder, Wunder dauern etwas länger. Wunder, Wunder, Wunder dauern etwas länger. Nicht schön, nicht leuchtend, auch einladend nicht ist Berlin. Und doch kann diese Stadt Heimat sein. Heimat und Zentrum. Heimat gerade denen, die sonst fremd sind überall in der Welt. Zentrum diesem schwierigen Volke der Deutschen, dem fleißigen, immer gestaltlosen zwischen Auflösung und Verkrampfung. Komm her oder bleib, sagt Berlin, ich mach dir nichts vor. Morgen kann vieles anders sein, wie gestern vieles anders war. Aber ich bin gegenwärtig. Das wäre nicht viel? Wenn du willst, ist es alles. 7,28 Mark, bitte, der Herr. Ja. Bitte, 7,50 Mark, bitte, ja? So, danke. Was? Weinband, 90 Pfennig? Das ist ja billig. Lohnt ja beinahe die Reise. Ja, ja, Alkohol kostet hier weniger Steuern. Sehen Sie nun ein, dass es ganz ungerecht von mir ist, mich von Ihnen einladen zu lassen. Besonders, da ich jetzt gehen muss. Das war der zauberhafteste Nachmittagskaffee. Meine Verehrung. Na und... Wollen Sie mir wirklich Ihre Telefonnummer vorenthalten? Mein Name ist... Ach, überlassen wir es doch lieber dem Zufall, ja? Der ist hier gnädig, man trifft sich. In Berlin ist heute alles bloß noch um die nächste Ecke. Na, also dann, auf Wiedersehen. Leben Sie wohl. Wiedersehen. Und schönen Dank. Vor Rehen wird gewarnt. Vor Rehen auf dem Kudamm ganz besonders. Ach, da sucht man nur das Schöne... Man trifft es und da sagt es schon, leben Sie wohl. Fräulein. Ja, bitte? Fräulein, bitte doch noch so ein Weinband für 90, ja? Ja, sehr gerne. Dieses Berlin, immer wieder wie ein Roman. Aber ein Roman mit zu vielen Fortsetzungen. Und ich sage immer, die müssen es ja wissen. Roman, zu viele Fortsetzungen. Quatsch mit Soße. Ganz normal sind wir. Prosage, verstehen Sie? Macht doch keine Romanhelden aus uns. Dann wären euch auch die Fortsetzungen nicht so lang. Wir sind kein Epos und kein Buch mit 7 Siegeln. Tut bloß nicht immer unseren Heldenmut bespielen. Vor unserer Tür steht morgens ganz normal die Milch. Wer einen strammen Max markiert, das ist ein Knilch. Am grünen Strand der Spree, da hielt das schöne Wort. Unmögliches erledigen wir sofort. Wunder. Komm, Kalinekin, komm, Kalinekin, komm. Wir wollen nach Pankow gehen. da ist es wunderschön. Oh, komm, Kalinikin, komm, Kalinikin. Pankow wurde 1370 von Berlin-Köln erworben, ging aber später verloren und kam 1691 in den Besitz des Kurfürsten Friedrich, der es zum Amt Niederschönhausen legte. Und ich sah immer, die müssen es ja wissen. Das Abendland, die ganze Kultur hört an der Elbe auf, nicht? Ja, ja, haben wir sehr gerne. Mark Brandenburg, alle zu halben Preisen, nicht? Aber Deutschland, wo ist das eigentlich? Gucken Sie mal von China aus hin. Komische Perspektive, sage ich Ihnen. Hört genau in Pankow auf, dieses andere Deutschland. Unglaublich, was? 1370 von Berlin-Köln erworben. Köln mit 2 L. Niederschönhausen, einst Dorf und seit dem 19. Jahrhundert städtischer Villenvorort, ist von Wasserläufen durchzogen, die zur Panke streben. Nach den Verwüstungen durch die Russen 1760 erhielt das Schloss 4 Jahre später durch die Königin Elisabeth Christine, die Gemahlin Friedrichs des Großen, deren Sitz es seit 1745 war, seine bekannte Gestalt. Im 19. Jahrhundert verödete die Städte. Zur Zeit ist Niederschönhausen, neuerdings von einer hohen Mauer umgeben, der Sitz des Präsidenten der Deutschen Demokratischen Republik. Pankow, Pankow, Pankow, kille, kille, Pankow, kille. Na nun, sagen Sie selbst, diese grässliche Zweiteilung der Stadt. Die Armen, die tapferen Berliner. Der Bruder im Westen kann die Schwester im Osten nicht einmal anrufen. Das Telefonnetz ist durchschnitten. Ja, gewiss, S-Bahn und U-Bahn fahren durch, aber der Blutkreislauf ist doch unterbunden. Berlin, ja, das sind ja schon heute 2 Städte. Da kann ja das Schöne nicht gedeihen. Das Schöne. Guten Abend, Fräulein. Haben Sie einen Globus? Guten Abend, der Herr. Ein Globus? Ja doch, so eine Weltenkugel. Ach, Sie meine Weltenkugel? Ja. Hier, da hätten wir einen großen. Ja, ich wollte ja einen großen. Oder lieber diesen kleinen? Na ja, will ja wär's, ich nehme den kleinen. Kunterbunt die ganze Welt. Und so rund die ganze Welt. Naja, alles gut und alles schön. Möchte Herr einen anderen sehen? Tja, mein liebes, gutes Kind. Wie erklärt es geschwind? Haben Sie in Ihrem Magazin nicht einen Globus von Berlin? Wir sind Lokalpatrioten. Berlin, die Welt, die Spree. Werden Sie mal keine Idioten. In dem gespaltenen Metropolatom. Nicht königlich, nicht souverän gegliedert, nicht beschlossen in einer Idee wie Paris, nicht gewachsen in ringenreifer Kultur wie Rom. Kolonial ist Berlin. Ungezähmt, gärend von Anfang bis heute. Nicht einmal 100 Jahre Reichshauptstadt, aber weit in die Mark geschäumt. Eingepflockt in den Sand wie eine riesige, steinerne Zeltstadt. Unmäßig. Ohne Umriss. Eine Inflation in Betrieb. Liebst du mich noch? Sieh nur. Die Nacht. Du liebst mich? Sieh nur die Büsche. Hörst du sie rascheln? Du liebst mich nicht mehr. Der Wind. Es kommt Regen, Nachtregen. Mich fröstelt. Gräser und Büsche riechen strenger nachts. Deine Hand ist kalt. Über dem Tiergarten nachts dieser Hauch von Niederschlag. Niedergeschlagenheit. Die Bänke ganz leer. Und ich sah immer, die müssen das ja wissen. Fass ohne Boden. Von wehen. 4/5 unserer Einfuhren bezahlen wir heute schon durch eigene Lieferung, jawohl. Was sagen Sie nun? Sind Sie platt, was? Zu 4/5, gleich 80% leben wir auf eigene Kosten. Fass ohne Boden, wie? Durch den Krieg und seine Folgen verlor West-Berlin 85% seiner industriellen Kapazität. Das Bundesgebiet 8%, Ost-Berlin 33%. Die Anfänge ärmlich. Köln, ein Hügel im Spreebogen inmitten slawischer Wälder. Hansestadt. Vorposten noch, als in Prag schon die erste deutsche Universität steht. Im Dreißigjährigen Krieg kommt die Hälfte der Einwohner um. Später ist die Stadt Zuflucht der Hugenotten. Eine Prise scharfen Gewürzes in den zähgroben Teig der ländlich behäbigen Kurfürstenresidenz. Zuflucht und Bollwerk für Protestanten. Das bleibt die Stadt für Verfolgte, die ihre Heimat lassen. Aus Gewissensnot, um der Freiheit willen. Pan American World Airways geben den Abflug ihres Clippers 209 nach Hamburg bekannt. Flüchtlinge mit Kindern benutzen bitte den Ausgang B. Meine Damen und Herren, wir heißen Sie herzlich willkommen im Namen von Captain Smith. Unsere Flugzeit beträgt knapp eine Stunde. Die Flughöhe ist 2300 Meter. Ladies and gentlemen, on the behalf of Captain Smith, we would like to welcome... Das Lager hätten wir hinter uns. Wir sind gleich da. Können wir dann gleich ein anderes Lager, Mutter? Was denkst denn du? Wie lange? Weiß ich doch nicht. Wir sind in Sicherheit. Anzuschnallen und nicht zu rauchen während des Starts und der Landung. Lass den Herrn auch mal rausgucken, Junge. Lassen Sie nur, ich fliege ja jede Woche. Ach, Berlin ist aber Großmutter. Und wir haben egal im Lager gesessen. Sei froh, Junge, dass Sie uns haben anerkannt, sonst säßen wir ewig dort. In preußisch-blauem Himmel der silberne Leib. Die schwingen Motore. Ein Stück Fernweh fliegt mit, zieht weithin über die Märkische Heide. Hinaus, hinauf, wer so könnte. Er hat mich nicht lieb, nicht lieb. Wollen wir in Paulsborn Kaffee trinken? Sonntags ist es immer so voll. Ich sehe die Menschen nicht. Ich sehe den Grunewaldsee, wie eine Landschaft von Leistiko. Ich sehe nicht die heruntergetrampelten Ufer, die Polizeistreife im blauen Wagen. Höre nicht die 100 Kofferradios unterm Arm an den Fahrrädern der Halbwüchsigen. Ich sehe gegen Abend das Rot aufglühen in den Kronen der alten Kiefernstämme. Das Spiegelbild des Jagdschlosses Grunewald im grünen See. Die letzten Enten und den preußisch-blauen Himmel. Er sieht den Menschen nicht. Er sieht auch mich nicht. Asphaltpflanzen, Cactus Juvenus, der Backfisch Lieschen. Mein Herr. Mein Herr, Sie haben mich fixiert. Sie sind da na ja nicht entwickelt, Fräulein. Asphaltpflanzen, Chinino Nicasario, das Fieber. Onkel Gustav hat für seinen in Berlin studierenden Neffen ein Zimmer besorgt und sieht eines recht frühen Morgens auf dem Wege ins Büro mal nach dem Rechten. Auf der Diele muss er warten. Endlich, nachdem eine pelzvermummte Dame über den Flur gekreuzt und zur Tür hinaus ist, erscheint auch der Neffe. Guten Morgen, Onkel Gustav. Entschuldige bitte. Siehst ja blühend aus. Bist du krank? Krank? Je nun, das heißt, ja, das Fieber hat mich eben erst verlassen. Ja, ich hab's hier sehen. Truch und Persianer, wa? Asphaltpflanzen, Harus Vegius, Friseur sans Fasson. So, wenn der Herr sich die Fasson noch einmal im Spiegel ansehen wollen? Bitte, ist es so recht, der Herr? Etwas länger, bitte. Unmögliches erledigen wir ja sofort. Ja, ja, ist ja alles ganz nett, aber gibt es denn wirklich gar nichts Schönes in dieser Stadt? Hab hier oft zu tun. Ja, fahr viel in die Welt. Stockholm, ja, die Glockenspiele, die Scheren, das lockende Blond der Schwedinnen. Und von Paris, nicht wahr? Gar nicht zu schweigen. Aber Berlin? Nehmen Sie dies neblige London. Aber Stil, muss man sagen. Stil und Würde. Und Betrieb. So hoch und so. Berlin hat ja auch was. Ja, ja, aber was Schönes. Gibt es denn gar nichts Schönes in dieser Stadt? Szene für Berlin. Ein Garten im altfranzösischen Stil. Der Prinz von Homburg sitzt mit bloßem Haupt und offener Brust, halb wachend, halb schlafend, unter einer Eiche und windet sich einen Kranz. Kleist, Prinz Friedrich von Homburg, erster Akt. Szene Zehlendorf. Die Kreuzung Potsdamer Chaussee Teltower Damm Kleeallee. Unter einer großen alten Eiche sitzt mit bloßem Haupt und offener Brust schlafend ein alter Mann. Sommerabend, spazierende Leute, grün, gelb, rot, die Ampel über der Straße. An der Eiche gerade über dem Mann eine Gedenktafel mit großem, dunklem, eisernen Kreuz. Matt leuchtet das abblätternde Gold des Lorbeerkranzes, der das Kreuz einrahmt. Gerade über dem geneigten Kopfe des Alten. Regieanweisung? Letzter Akt aus einem Stück, das schrieb die Zeit. Schrieb es mit eisernen Kreuzen. 7071, 1418, 3945. Ins Nichts mit dir zurück, Herr Prinz von Homburg. Ins Nichts. Ins Nichts. Zille. Zille sein Milieu. Ede! Was ist denn euer? Ich möchte bloß wissen, was du dauernd in die Zeitung suchst. Mensch, stör mal doch nicht. Die Rezension von meinem letzten Einbruch. Mutter! Mutter! Ach, was willst du denn, Junge? Mutter, gib doch mal einen Blumentopf aus Küchenfenster runter in den Hof. Lieschen sitzt so Jan ins Schöne. Postkarte mit Familienfoto als Ansicht. Kulisse, Strandbad Wannsee. Adressiert: Herrn Kunstschlosser Georg Stippke, zurzeit ins Strafgefängnis zu Plötzensee bei Berlin. Text: Lieber Euer, schön war's in die herrliche Natur. Gebad haben wir nicht, es ist eine Leiche ins Wasser. Kennst du noch den Athleten, Maxe? Er ist es, der mir auf das Bild umseitig umfasst. Bis du wieder rauskommst, geh ich mit ihm. Wir haben einen neuen Bouillonkeller. Rosa wird auch fleischig, legt aus. Es grüßt und küsst dir die ganze Familie. Herzlichst deine liebe Frieda. Das Bild hab ich spendiert. Jos, Max. Dörchen, wo steckt denn dein Bruder? Na, noch in der Fürsorge. Nee, ich meine den langen Lulatsch mit Silasohre. Ach, Nauke, den geht's gut, der hat wieder einen Laden aufgemacht. Versteht denn der was von Handel? Aber Frau Senfmilch, doch mit der Brechstange. Durch Berlin fließt immer noch die Spree. Wie die Zeit vergeht, nee, wissen sie nie. Viele sind nach dem Westen abgehauen. Ich bleibe hier, darauf, da kannst du bauen. Kaiser, Republik und Nazireich sind hin. Anteportas, Ruskis und die Amis drin. Mein Humor blieb trotzdem auf der Höhe. Ja, durch Berlin fließt immer noch die Spree. Nicht schön, nicht leuchtend und einladend nicht. Unvereinbar schon immer City und Vorstädte. Unübersichtlich das Ausmaß. 40 Kilometer Stadtbahngleis verbinden Erkner mit Wannsee. Repräsentativ das Zentrum, aber ostelbisch kleinbürgerlich die 1000 Straßen der inneren Wohnviertel. Und heute noch Dörfer, zu Kurorten avanciert sind Zehlendorf, Gatow, Frohnau. Kneipen mit Molle und Korn, nicht eben poetisch. Kein Raum ist in dieser gegenwärtigen Stadt für altehrwürdige Ratskeller, lauschige Weinstuben. Die ältesten Steine erzählen von 500 Jahren Geschichte. Selbst die Natur ist jung und hart hier. Kiefernforst, Heide, gedämmter Fluss und kleine hellblaue Seen mit Schilf, belebt von Segeln und Rudern. So gewiegt wie in einer Wiege. So der Geruch nach Wasser. Schilf und Sonne. Havel zwischen zwei Welten. Auch das Melodie der Großstadt. Weißt du, was ich gefunden habe? So gewiegt werden im Boot. Du wirst wie der Kind. Den Kopf zurück. Die Hand über Bord. Mir fallen die Augen zu. Schlaf. So müsste der Tod sein. Ich habe das erste weiße Haar gefunden an deiner linken Schläfe. Weiße Haare. Die Stadt hat viele schon. Ein grauer Kopf und das Gesicht tiefe Falten. Sie alterte plötzlich. Wie kurz war sie jung. 70 Millionen Kubikmeter Trümmerschutt hinterließ der Zweite Weltkrieg in der Reichshauptstadt. Die 4 Millionen Bevölkerung war auf 2 Millionen 800.000 zusammengeschmolzen. Der größte Teil der Wohnraumfläche wurde vernichtet. Der Mensch stirbt, wenn mehr als die Hälfte seiner Haut verbrannt ist. Diese Stadt lebte weiter. Pro Jahr baut West-Berlin 20.000 Wohnungen. Die Arbeitslosenzahl sank von 300.000 auf 100.000. Heute wohnen in den drei Westsektoren 2,4, im Ostsektor 1,2, zusammen also wieder 3,6 Millionen Menschen in Berlin. Wir haben hier so lyrische, so zarte Pessimisten. Und drüben so heftige, so forsche Aktivisten. Zwei-Währung, ich hab mal abgefunden. Hauptsache, Paul ist mal treu und unsere Wirtschaft tut gesunden. Am grünen Strand der Spree, da hielt das schöne Wort. Und Möchlis erledigen wir sofort. Wunder, Wunder, Wunder dauern etwas länger. Ja, aber das Schöne, sehen Sie, das Schöne finde ich nicht. Kommt viel rum, London, Stockholm, Paris, oh lala. Naja, hier bin ich ja auch ganz gerne. Die Luft, nicht wahr, so wirklich wie Sekt, ja. Tatsache, prima Klima. Bismarck sagte schon, und der muss es ja gewusst haben, den Deutschen fehlte ein Schuss Sekt im Blut. Na, Schuss Sekt in der Luft ist auch nicht übel. Haben die Leute hier, kann ihnen keiner absprechen, keiner blockieren. Er war gar nicht so dumm, dieser Junker von der Elbe. Zugereister Berliner wie die meisten Berühmten. Bin auch schon ein Halber. 1878, 13. Juni bis 13. Juli. Der Berliner Kongress. Kulminationspunkt der politischen Geschichte der Stadt. Das Reich ehrlicher Makler der Weltmächte. Die Reichshauptstadt, aufstrebender Mittelpunkt Europas. Jetzt sind die Wilhelmstraße ein. Rechts und links die Zeugen versunkener Fracht. Von hier wurde das Zweite Reich regiert. Hinter dem Fenster dort oben empfing Bismarck seinen Abschied. An der Ecke zum Wilhelmplatz, heute Ernst-Thälmann-Platz, errichtete Goebbels das Reichspropagandaministerium. Rechts in die Poststraße hinein, Hitlers Reichskanzlei-Neubau, das heißt die Ruinen. Ach, nicht die Russen direkt, sondern die Ministerien der Regierung des Staates, durch dessen Hauptstadt wir seit 5 Minuten, seit bei das Brandenburger Tor passierten, fahren. Staat ist die Walpolzone. Wir kommen zur Leipziger Straße, dem Sitz der meisten obersten DDR-Dienststellen, dem Zentrum der Unruhen vom 17. Juni 1953. Ja, dann sagt man also ganz zu Unrecht immer Pankower Regime, wenn das Regime doch gar nicht im Stadtteil Pankow, sondern hier in der Leipziger Straße seinen Sitz hat. Pieck sitzt in Pankow, regiert wird von hier. Wir überqueren die Friedrichstraße. Sie werden es kaum bemerkt haben. Früher war das eine der Hauptschlagadern des berühmten Berliner Betriebes. Ja, das Gerede, wie es früher hier war, kann ich mir schon überhaupt nicht mehr hören. Ja, in den 20er Jahren. Ja, aber bei die Olympiade. Mensch, ich lebe jetzt. Also verstehen Sie mir, ich habe mein Leben vor mir, nicht das von die 20er Jahre hinter mir. Also ich sehe eine rote Fahne aufs Brandenburger Tor und richte mal ein. Froh bin ich, dass meine Straße in Neukölln zum Westsektor gehört. Zufall, wa? Zufall, verstehen Sie mir? Von Weltgeschichte kenne ich Blockade und Reuter auf dem Platz der Republik. EFN finde ich schick wegen den Jatz. Doch mein Vater sagt, das wäre undeutsch. Näher? Näher finde ich schau. Paul kann mich mal. Ich soll nicht vergessen, wir verteidigen hier Europa und die weiße Rasse. Ich denke, die Amis helfen uns dabei, wenn sie schwarz sind, nicht? Ach, wenn ich bloß wüsste, ob wir heute Abend in eine Badewanne oder in eine Eierschale gehen zum Boogie-Woogie-Preistanz. Mal Paula anrufen. 24, 12, 71. Magst du gar nicht tanzen heute? Woran denken diese Mädchen? Geisterhaft bizarre Silhouetten, enge Hosen, fliegender Pferdeschwanz. Huschende Schemen. Lächeln sie nie? Ihr Tanz ist Arbeit, die Partner starren zur Decke, schwitzen, Stirn in Denkerfalten gelegt. Warum siehst du mich nicht an? Freude hat nur der Gitarrist über die Saiten gebeugt in seinen Akkorden. Schön, mit dir hier so zu sitzen, die Musik zu hören. Da gehen zwei weg zur Garderobe. Sind sie glücklich? Werden sie es sein? Laufen aneinander geschmiegt über die regennasse Straße, dann der Hausschlüssel, die Treppe, ihr Zimmer. Sie hängt das Kleid fein säuberlich über den Stuhl. Er sucht den Aschenbecher in dem noch so fremden Raum. Jetzt lächelt sie endlich, ein bisschen fragend. Er wendet sich um. Es ist wie überall auf der Welt. Immer bist du weit weg. Diese Jugend tanzt leicht mit der Liebe. Ja, wissen Sie, seinerzeit, zu meiner Zeit, da gab es noch Duelle. Da sagt doch so ein Schnösel-Assessor oder sowas aus Potsdam eines Tages zu mir. Ich, ein junger, aufstrebender Geschäftsmann damals, sagt doch der zu mir. Mein Herr, haben meine Braut beleidigt. Sind satisfaktionsfähig? Schicke Ihnen Sekundanten. Morgen früh 6 Uhr im Grunewald werden wir uns schlagen. Sagt der zu mir. Da wissen Sie, was ich geantwortet habe? Gemacht, habe ich gesagt. Und soll ich um 6 Uhr noch nicht da sein, da fangen Sie immer ohne mich an. Ja, ich sage immer, die müssen das ja wissen. Viererkonferenz. Habe ich auch auf der Potsdamer Straße gestanden, wie Molotow in seine zugehängte Limousine ranpröschte. Rinnenkleistpark. Und dann haben sie da gequasselt. Außenminister. Bloß kein Deutscher dabei. Unser letzter war ja auch ein wildgewordener Sektvertreter. So weit kommt von so weit. Jetzt ist wieder alles wie ausgestorben ums ehemalige Kammergericht. Die vier Fahnen hängen immer noch an den Masten. Unionjack, Trikolore, Sternenbanner und auch die Rote. Ja, mit Hammer und Sichel. Alliierter Kontrollrat. Was ist da noch zu kontrollieren? Karthago nach dem Esse de Lendam. Neonreklamen und Neokapitalismus. Das westliche Hongkong für politische Flüchtlinge. Die Arbeiter bilden die stärkste Partei. Alle Filme der Welt. Südfrüchte, Bücher und gute Stoffe. Der dernier Cri aller Moden zwischen Paris und Tokio, Sydney und New York. Im einzigen Schaufenster des Westens hinter dem eisernen Vorhang. Berlin führt das Doppelleben des Mondes. Angestrahlt nur auf einer Seite. Und mit verödetem Gürtel zur Zone eines verfinsterten Schweigens hin. Kalt ist. Hm. Der Sonne wird gleich aufgehen. Sag mal, kennst du den mit grüner Würz nicht? Ja. Ist ein Anständiger, den kannst du so ja deiner Lena erzählen. Hast du auch eine Ahnung, was der alles erzähle? Also pass auf, junge Dame am Steuer, wa? Ja. Muss halten bei Rot. Soll vorkommen. Nun kommt grün und sie sieht's nicht gleich. Da beugt sich ein Berliner Taxichauffeur aus seinen Waren und ruft ihr zu, grüner Würz nicht, Fräulein. Lärger, hast auch schon besser erzählt. Ach, kein Sinn für feine Hintergründe, diese Schlesier. Mhm. Naja, wissen eben nicht, was wahrer Berliner Humor ist. Na, sag bloß, dein Vater ist nie aus Breslau. Ach, Sieg. Hm? Die Kameraden von der anderen Seite machen auch Schluss. Marien! Man merkt, dass du hier neu bist. Die Miesjodler könnten auch antworten. Na, Macht's Gute! Die dürfen bloß nicht. Könnte doch sein, der lange da wäre aus Liegnitz. Gerade so wie ich. Lärge, lärge. Nichts mehr von Gloria, Klingklang und Luxus nicht. Arbeit nicht viel. Etwas mehr als genug große Worte. Auch die zutreffenden, tapferes Berlin machen bankrott. Müde Menschen. Laute, wortkarge, törichte, überbewusste. Viele, zu viele Menschen. Doch zusammen ein Schlag, der nicht umkommt. Verhältnismäßig wenig korrupt. Seltsam offen und wach. Und wenn es sein kann, tolerant und hemdsärmlich treu. Wissbegierig und vorlaut. Anpassungsfähig und zäh wie das Kaninchen im märkischen Sandfeld. Doch immer geheim auf Gelegenheit hoffend zu Hochherzigkeiten. Denkst du denn, du Berliner Pflanze? Denkst du denn, ich liebe dir, wenn ich mit dir tanze? Ach, das waren Zeiten. Ach, jetzt fängt die auch noch an mit den Zeiten. Der Gouverneur von Berlin gibt bekannt. Der König hat eine Partei verloren. Jetzt ist Ruhe die erste Bürgerpflicht. Ich bitte darum. Graf von der Schulenburg, Gouverneur von Berlin. Ist genau 150 Jahre her. Jena und Auerstedt. Napoleon in Berlin. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht? Was soll denn das heißen? Gegen Napoleon wurde eine Bürgerwehr mobilisiert. Als ein Offizier die Wachen inspizierte, fand er einen der Gardisten schlafend in seinem schwarz-weißen Schilderhäuschen. Was machen Sie denn hier? Hey, Kerl! Ja. Aufwachen! Ja. Was denken Sie sich denn? Ruhe, Herr Hauptmann, ist die erste Bürgerpflicht. Ich gehorche. Sparen, exerzieren und sparen, trommeln, marschieren, die schlesischen Kriege. Dann Sanssouci und der Anti-Machiavell, die Tafelrunde, Windspiele und Kerzen. Der aufgeklärte Despot, Bach und Voltaire. Wie bürgerlich, goethisch, familiär und bescheiden dagegen das Humboldt-Schlösschen in Tegel. Schinkels, knappe, klassische Geste. Doch dann der Weltgeist höchst selbst in Berlin. Mit Hegel die List der Vernunft und der Totalitarismus des Denkens. Und ich sah immer, die müssen das ja wissen. Westdeutschland, Eva, hat sein Autobestand gegenüber vor dem Krieg verdoppelt. Wir in West-Berlin haben erst wieder halb so viele wie 39. Also mir langt's. Ich gehe zu Fuß. Fahr Uhren, Sitt und Bus. 35 Pfennige, eh ne Fahrt. Na, die sind doch plemplem. Ach, Verzeihung, können Sie mir sagen, wer oder was der Weltgeist ist? Was von Geist? Der Weltgeist. Willst du mal veräppeln? Ich bin konfirmiert, Sie können ruhig Sie zu mir sagen. Aber wenn Sie es nicht wissen, so lang. Und ich sage immer... Berlin hat 13 Theater, darunter zwei Opern, die wiederaufgebaute Deutsche Staatsoper unter den Linden Ostsektor und die Städtische Oper Kantstraße Westsektor. West-Berlin allein hat 220 Kinos, 532 Hotels und Pensionen, 60.000 Ein-Mann-Betriebe. Es ist mit seinem System von Zwischenmeistern das Zentrum der Damenoberbekleidungsindustrie, die wieder einen Jahresumsatz von mindestens... Hör das zu, gern. Mein Volksbühnenabonnement. Ohne das hätte das Leben gar keinen Sinn mehr. Oper ist leider zu teuer. Kann ich mir nur einmal im Jahr leisten. Aber dann... Ach. West-Berlin gibt aus öffentlichen Mitteln jährlich 7.695.000 Mark für seine städtische Oper aus. Der Wiederaufbau der Charlottenburger Oper mit Bundesmitteln ist geplant und kosten voraussichtlich 18 Millionen Mark. Ist es richtig, Herr Senator, dass in den Berliner Grundschulklassen durchschnittlich 50 Kinder sitzen? Sehen Sie, in Ost-Berlin hat man die Staatsoper wieder aufgebaut, die unter den Linden. Hat 75 Millionen Mark gekostet. 75 Millionen, bedenken Sie. Wir müssen konkurrenzfähig bleiben, auch kulturell, gerade kulturell. Künste, Theater und Literatur, später der Film, das will gehandelt sein. Kurszettel ist die Kritik. Ohne die findige Unrast der Juden, da ist die andere Prise Gewürz, ihr Werten, Scheiden und Wegen, und ohne den Sinn fürs Aparte aus hugenottischem Erbe, ohne all das hätten die Gründer Berlin gemacht zur ödesten Metropole von Industrie, Beamtentum und Militarismus. Alte Zeit. Jedes Fenster ist eine kleine Bühne mit eingerolltem Gipsvorhang über und neben den Fensterrahmen. Die Eingangstür ist die Stirnseite eines Tempels. Das verwinkelte Dach sieht aus wie von Spitzweg, wie ein Miniatur-Nürnberg. Oben auf ein Lug ins Land, ein Türmchen mit Wetterfahne. Ist das die Wartburg? Das ist eine Gründerzeitvilla, Kind. In Zehlendorf oder Nikolassee. Hatten die Gründer viele Zeit in der Gründerzeit? Ach nun, denk doch mal nach. Wenig bis keine Zeit hatten sie, weil sie so viele gründeten. Bekamen sie da die Managerkrankheit? Ach, also was ich alles wissen soll. Ist die Managerkrankheit eine List der Vernunft des Weltgeistes? Er ist verstummt. Hallo, mein Herr. Meinen Sie mich, mein gutes Kind? Können Sie mir sagen, wer oder was der Weltgeist ist? Ich suche das Schöne, mein Kind. Und ich den Weltgeist, den Totalitarismus des Denkens und die List der Vernunft. Bitte? Na, Hegel, auch ein Wahlberliner, präfonierte doch durch seine epochemachende Denkarbeit über den Weltgeist die Dialektik eines Karl Marx und damit die Philosophie der Machthaber jenseits des Brandenburger Tores. Später beeinflusste der historische Materialismus. Ein bisschen vorlaut hier, die Kleinen verstehen nicht immer, was sie wirklich meinen. Verwegener Menschenschlag, sagt Goethe. Was ne Schau! Genau, genau, genau. Reden, bilden, schweigen lähmt die Zunge. Stehst du mal sprachlos vis-à-vis, mein Junge? Hilft dir kein Baedeker, kein Goethe. Was ne Schau! Genau, genau, genau. Sie hört von jenem jungen Mann, dem sagt der Personalchef. Fangen Sie an mit 180, mehr verdienen Sie später und die Sache macht sich. Dann komm ich lieber später. Was ne Show. Genau, genau, genau. Ich war einmal beim Arzt, da sah der sich nur meine Zunge an und verschrieb mir ein stärkendes Mittel. Gottes Willen, doch nicht für die Zunge. Genau, genau, genau. Wunder, Wunder, Wunder dauern etwas länger. Wunder, Wunder, Wunder dauern etwas länger. Und ich sah immer, die müssen es ja wissen. Freiheitsglocke. Freie Welt. Ist ja alles richtig. Aber auf der Dauer wird eine Angewohnheit raus. Wie ist da allmählich jeder, der die drüben so sind, wie sie sind. Und dass wir nicht werden wollen, wie die werden wollen. Aus an den Handy gespuckt und was hingestellt. Schulgeld und Lehrmittelfreiheit. Na gut, sag ich, das ist eine Freiheit, die ich verstehe. Ja, aber nur mehr davon. Und nicht so viele Bimmeln. Totalitarismus des Denkens? Dialektik? Das ist doch... Ist das nicht Kommunismus, Marx? Der Mensch lebt mit Karl Marx. Der Marx reicht ihm nicht aus. Versuch es nur von deinem Marx. Lieb höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist doch Marx nicht schlau genug. Leider gibt es eben zu viel Lug und Trug. Nicht bloß bei Kapitalisten. Nicht das Bewusstsein bestimmt das Sein, sondern das Sein bestimmt das Bewusstsein, hat er ja selber gesagt, Marx. Das Denken ist der Sklav des Lebens hier wie da. Ob Ost, ob West, ob schlimm, ob brav, Interessen hier wie da. Denn für unsere Triebe ist der Kopf nicht groß genug. Alles Geistgeschiebe ist ein Selbstbetrug. Nun mach mal halblang, Genosse. Wenn ich nie die Idee gehabt hätte... Also Sense mit Genosse, ja? Dann ich nie kichere, weil dein Marx bricht, wenn du den Witz verstehst. Shakespeare. Hä? Das Denken ist des Lebens Sklav. Shakespeare, König Heinrich IV. Na, hör auf, Mensch, mit deinem Dialektromechanik. Das Denken ist des Lebens Sklav. Das Leben ist der Narr der Zeit. Und Zeit, die Messen schaut, die ganze Welt muss enden. Ja, Shakespeare. König Heinrich IV. Ja, da sind wir uns ja einig, wa? Jedenfalls, wenn ich nie die Idee gehabt hätte, die Freiheit wächst mit der Freiheit. Kannst du vorgehen? Na, mäßig. Ja, die Freiheit wächst mit der Freiheit. Dann wären wir heute hier eine nette kleine Runde Kolchose. Verstehst du jetzt? Sie meinen bitte? Ich meine, die Amis haben es gemacht, mit der Luftbrücke. Aha. Aber sie hätten es nicht ohne uns, zumindest nicht jeden uns machen können, nicht? Gut. Ich, also Berlin, war für die Freiheit. Drum waren die Amis so frei, unsere Freiheit zu verteidigen. Der Mensch ist gerne frei, er redet gerne mit. Verschreibst du ihm die Tyrannei, wird er zur Dynamit. Denn das kurze Leben lebt er gern nach seinem Sinn. Alles andere Streben ist ihm kein Gewinn. Also vorstellen kann ich's mir ja noch, wie Deutschland mal aussah, so mit Berlin in der Mitte. Vorstellen im Koppe. Aber die Jahre. Man fühlt sich auf dem Proppen, kann jeden Augenblick knallen. Man vergisst es, aber so ja hier pflanzt man Petersilie an. Offen, Proppen. Inselkomplex, Insulaner sein, bestimmt das Insulaner Bewusstsein. Manchmal hat man schon ganz provinzielle Anwandlungen. Sie kennen das Wappen von Schmargendorf nicht? Wissen Sie denn gar nicht über die Geschichte der Schmargendorfer? Wissen Sie denn gar nicht über die Geschichte der Schmargendorfer Fleischermeister? Die Kreuzkirche am Hohenzollerndamm trägt das augenblicklich größte Berliner Geläut. Um 10 Uhr Einweihungsfeier zur Anbringung einer neuen Uhr am Rathaus. Schmargendorf wächst. 1900 3175 Seelen. 1955 19543. Besuchen Sie unsere alte Dorfkirche, eine Feldsteinkirche aus dem 13. Jahrhundert. Heute Abend Sondervorstellung in der Aula unserer Grundschule. Dieses Stück ist, das gibt es nur in Schmargendorf. 750 Jahre Schmargendorf. Guten Abend, Fräulein. Haben Sie einen Globus? Guten Abend, der Herr. Ein Globus? Ja doch, so eine Weltenkugel. Ach, Sie meine Weltenkugel? Ja. Hier, da hätten wir einen großen. Ja, ich wollte ja einen großen. Oder lieber diesen kleinen? Na ja, will ja wär's, ich nehme den kleinen. Kunterbunt die ganze Welt. und so rund die ganze Welt. Naja, alles gut und alles schön. Möchte Herr einen anderen sehen? Tja, mein liebes, gutes Kind, wie erklärt es geschwind? Haben Sie in Ihrem Magazin nicht einen Globus von Berlin? Wir sind Lokalpatrioten. Berlin, die Welt, die Spree, ein Strom. Werden Sie mal keine Idioten. In dem gespaltenen Metropolatom. Was Schönes ist ja die Anonymität. Nirgendwo erfreut man sich ihrer so ungetrübt wie hier. Etwas Angenehmes, sollte ich besser sagen. Denn das Schöne, ja, das suche ich ja nur hier immer wieder vergeblich. Aber die Anonymität, nee, nicht, was Sie denken. Naja, vielleicht auch einmal. Nein, diese Anonymität, diese herrlich weite, unbekümmerte, hemdsärmelige Anonymität, das gibt's nur in der Weltstadt. Und Deutschland hat ja eben immer noch nur eine Stadt mit der alten Ahnung von Weltatmosphäre. Kein Mensch kümmert sich hier um dich. Wenn ich die Piepmätze wären, so jeden Abend aufs Fensterbrett, wo ich immer die Krümel von der Morgenschrippe in Vogelhäuschen schütten tu. Ich weiß, warum das hier die Stadt mit der größten Hundesteuer aufkommen ist. Es ist auch die Stadt mit den meisten Alten, einsam. Gehen Sie mal jeden Mittag in der Anlagen. Da hocken sie auf der Bänke und blinzeln in der Sonne. Der eine grüßt mal und der andere winkt. Reden tun sie wenig. Sterben müssen sie ja auch alleine. DZ, Großwalle Neukölln. Kommt er nicht? Kommt er noch? Kommt er nicht mehr? Kommt er? Kommt. Gut, dass du da bist. Siehst müde aus. Normal Uhr am Bahnhof Zoo. Ist das nicht Poesie? Treffpunkt für Liebende. Wie viel Glück mag hier begonnen haben? Wie viele Illusionen? Nein, ich kam auch gerade erst. Überall die Idylle, das rührende Detail. Wir zwei unter deinem Schirm auf der Hardenbergstraße. Kann man irgendwo einsamer sein? Tiefer allein? Lyrischer versponnen? Der Zerfall der 100.000 Ruinen zwischen den Neonröhren der neuen Versicherungshochhäuser klingt wie die melancholischste Strophe irgendeines heilig nüchternen Dichters. Hörst du nichts? Von diesen Städten wird bleiben, der durch sie hindurchging. Der Wind. Bertolt Brecht. Von diesen Städten wird bleiben, der durch sie hindurchging. Der Wind. Abends da sitzen, in den Schlund der Nacht sehen. Er verengert sich, aber am Grund sind Blumen. Es duftet herauf, kurz und zitternd, dahinter natürlich Verwesung. Dann ist es ganz dunkel und du weißt wieder dein Teil. Wirfst dein Geld hin und gehst. Gottfried Benn. Benn und Brecht. Die beiden Größten im Nachkriegs-Berlin. Tod der eine, tot der andere. Tod im Westen, tot im Osten. Tod. Berlin ist so leer. Ja, wirklich komisch. Ich weiß, 4 Millionen Stadt, aber sie ist leer. Sie ist auch groß. 40 Kilometer Durchmesser, naja, das ist wie von Köln nach Düsseldorf. Ein Land mehr als eine Stadt. Und doch sitzen die Leute so gedrängt. Aber Berlin ist leer. Worin besteht das Leben einer Stadt, Herr Senator? Autos, Theater, Sport, Bars, Boulevard? Es besteht in seiner kulturellen Repräsentanz. Tja, ist Berlin noch geistiges Zentrum? Boah, wir haben die Festwochen, die Filmfestspiele. Die deutschen Intellektuellen verließen Berlin. Und wissen Sie, was der Stadt am meisten fehlt? Die Juden. Die Juden mussten Berlin verlassen, vor den Nazis. Die deutschen Intellektuellen verließen Berlin freiwillig. vor den Sowjets. Die Verlage, die Zeitungen, die Filmgesellschaften waren nicht mehr. Eben, eben, es fehlte der Markt. Keine geistige Nachfrage, kein geistiges Angebot, wenn ich so sagen darf. Hätten die französischen Intellektuellen Paris verlassen? Die Stadt ist eine Pyramide, die Spitze oben ist ab. Das Volk blieb bonafide, wer weiter sah, haute ab. Berlin zeigt sich invalide, was seinen Geist betrifft. Der Körper ist solide, bestimmt darauf nehm ich Gift. Jaist hin, jaist her, stupide sind wir trotzdem noch nicht. Berlin, kommt einst der Friede, komm doch wieder, jaist über dich. Bericht von einer Hauptstadt im Exil. Pantoffeln trägt sie und bleibt zwischen lauter Aufrüstungen Ost und West hübsch zivil. Der Kiel fällt, die Weiße schäumt mit Schuss, stillroter See, um 12:01 ist Schluss. Am Kudamm, hallo, dauert's etwas länger. Ja, da stehen die süßen Puppen und versprechen ohne Wort. Unmögliches erledigen wir sofort. Wunder, Wunder. Wunder dauern etwas länger. Wunder, Wunder. Wunder dauern etwas länger. In West-Berlin kommen 130 Frauen auf 100 Männer, in Westdeutschland 110. Warum die Berlinerin schick ist? Na, Sie haben ja gehört. Die Konkurrenz ist hier größer. 130 Frauen auf 100 Männer. Der bekannte Rationalismus dieser Stadt kommt von den Berlinerinnen. Unsere Frauen haben den Männern gegenüber immer so eine versteckte Ironie. Ein leises Bedauern. Vielleicht ist das ein Bedauern über die eigene skeptisch-illusionslose Art, die den Mann unfähig macht zu verführen. Aber auch die Berlinerin will verführt werden, nicht? Hm, stimmt. Sie kokettiert nicht, sie ist direkt. Hat sie den Mann ernüchtert, wird sie ihrerseits aktiv, was hierzulande Kess heißt. Sie hat ein Talent. Ah, und das wäre? Probleme auf Eis zu legen und resolut das Nächstliegende anzupacken. Oh, sprechen die Herren mir da nicht so ein bisschen jeden Charme ab? Hm? Ihr Charme liegt in ihrer anmutigen Trauer darüber, dass sie so wenig Schlange sind. Oh, Sie sind ein richtiger Frauenkenner, was? Jede Frau ist ein süßes Geheimnis, auch an der Spree, an der Spree, an der Spree. Großartig, wie sich die Berliner mit ihrer Lage abfinden. Was sie daraus machen. Schrebergärten und Wolkenkratzer, du kennst dir nicht mehr aus. Klamottenhügel aus Trümmerschutt. Sie machen ein Ausflugsziel draus. Wirklich großartig, dieser Aufbau. Der Dollar, die D-Mark. Hier wird im Handumdrehen eine Stellstraße draus. Eine Klinik, ein Gartenzwergwerk. Und ich sage immer, die müssen halt ja wissen. Aufholen tun wir mit Karacho. Kommt wieder Farbe in die Sicht von Olle Berlin. Manchmal blättert sie schnell wieder ab. Und manchen bunten Balkon. Schräger Zinnober. Aber noch ein paar Jährchen und ich kenne unser Dorf selber nicht mehr. Mein Berlin lob ich mir. Es wird ein klein New York und bildet seine Leute. Sag ich doch neulich zu meinem Boyfriend Paul. Mein Berlin lob ich mir. Es wird ein klein Moskau und bildet seine Leute. Sah ich da neulich zu unserem Objektleiter, Tovarisch. Walter Ulbricht Stadion, Ernst-Reuter-Platz, Stalin-Allee, Klee-Allee. Eine bunte Geschichte. Eine bunte Geschichte hat diese Stadt. Selbst das Biedermeier war hier nicht geruhsam. Die Deutsche Linke, Liberalismus, Sozialdemokratie konsolidierten sich in Berlin, dem alten Hauptquartier der deutschen Rechten. Der Junker aus Schönhausen und der Drechsler aus Leipzig. Bismarck und Bebel. Die Linden mit Kranzler und Adlon. Siemens, Virchow, Fontane. Der Fortschritt und die Bedenken. Reichtum und Reichskolonialamt. Kaisers Geburtstag und Hip Hip Hurra. Dann die Blumen an den Gewehren. Siege und Hunger, das Ende einer Epoche. Es braust ein Ruf, es fällt ein Volk. Siege, Hunger, dann 18. Revolution der Soldaten und Arbeiter. Endlich ziviler Mut und Mäßigung, Ebert. Später ein Feldmarschall, erster Diener der Demokratie. Schnäbeli ratatatam, wuff. Wir nehmen uns als Gärtner einen Bock, zick, und suchen uns für unseren Buckel einen harten Stock. Zack, wir kuschen brav, marschieren im Geiste mit. Und wenn wir nicht gestorben sind, dann kriegen wir ein Polymerit. Tralali, tralala, als Volk sind wir 1A. Tralali, tralala, als Volk sind wir 1A. Wir schreiten fort in Technik, Wirtschaft, Kunst. Von Politik, da haben wir keinen Dunst. Zivilcourage, die geht uns leider ab. Wir bleiben gute Untertan bis in das kühle Grab. Tralali, tralala, als Volk sind wir 1A. Tralali, tralala, als Volk sind wir 1A. Ein Sommersonntag in Berlin? Das ist freilich arg. Meistens buche ich meine Flüge so, dass ich nicht in die Verlegenheit komme. Pack die Badehose ein, Emma, und dann nischt wie raus nach Wannsee. Mutter, sag mal. Was soll ich denn sagen? Mutter, warum baden denn die Leute nicht nackig? Weil sie sich denn nicht können sehen lassen. Tagesspitze des Strandbades Wannsee 34.000 Menschen, Länge des Strandes 1.275 Meter, Breite 80 Meter. Das ist arg. Dabei ist Berlin die Stadt der Seen, ist eingebettet in lauter bewaldete Wasserläufe. Die Landschaft Fontanes, Seen, Sand, Kiefer. Banken und Reichstag und Shampoos bei Hut und im Resi. S-Bahn, U-Bahn und zweistöckiger Bus, Kaufhäuser, Villen in Dahlem. Zeitungsauflagen rotieren in die Millionen. Das ausschweifendste Nachtleben des Kontinents. Unter zartblauem Himmel preußisch nüchtern, ein anderes Babylon. Paradox wie das Jahrhundert. Olympiade. Die Jugend der Welt in Berlin. Fackeln und Fahnen und Fahnen und Fackeln und schließlich Sonnenwendfeuer und Scheiterhaufen. Bücherverbrennung. Das Jahr zum totalsten der Kriege. 1.000, 10.000 Tonnen Phosphor und Sprengstoff. Lützowplatz, Hansaviertel, Bahnhöfe und über die Wohnungen, Fabriken, Geschäfte der größten kontinentaleuropäischen Stadtlandschaft Bomben und Minen. Eine Sintflut von Feuer. Einmal hin, einmal her, ringsherum, das ist nicht schwer. Schön, dass wir wieder tanzen, aber lass uns hier weggehen. Ringsherum ist manchmal schwer. Ach, du bist wieder so weit weg von mir. Krollgarten, in den Zelten, Glanz und Glimmer großer Zeiten. Heute Steppe, wiedereröffnete Steppe. Klavier und Geige. Drüben der ausgebrannte Reichstag, dem deutschen Volke. Da die Bendlerstraße, das OKH, 20. Juli. Das ausgeglühte Gerüst des Lehrter Bahnhofs. Klavier und Geige. Um unsere Freilichttanzfläche herum die Stummel der Tiergartenbäume, die die Stalinorgeln stehen gelassen haben. Sie schlagen wieder aus. Der Mensch stirbt, wenn mehr als die Hälfte seiner Haut verbrannt ist. Diese Stadt lebte weiter. Das war die Mär von unserer kleinen Stadt, die auf der ganzen Welt nicht ihresgleichen hat. Hier sahen Füchse sich aus Ost und West, jud Nacht. So jedet, wenn man Weltgeschichte macht. Ich liebe dir, Berlin. Ich weiß nicht, warum. Sind hier die Leute wirklich bisschen weniger dumm? Schön bist du nicht, Berlin. Bist eher proletisch. Witz hast du und ein Herz. Ich wär zum letzten Mal poetisch. Ich sah immer, die müssen es ja wissen. Mit unserer Einheit, da steht es oberfaul. Balance werden wir weiter üben müssen. Berlin, bleib auf dem Seil, sonst fällst du auf dein Bestet, auf dein Maul. Am grünen Strand der Spree, da gilt das schöne Wort. Unmögliches erledigen wir sofort.